Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähen ist mal wieder beim Pirat. LP Trop, Vorstandswahlen, bla, ihr kennt das mittlerweile. Ich habe hier kein neues Vorstandsmitglied, sondern ein Fast-Vorstandsmitglied mit zwei Stimmen. Ja, Michel, wie war's denn? Knapp war's. Ja, gut, knapp ist richtig. Aber die Frage ist, ärgert es dich oder wie bewertest du das Ergebnis? Es war ein positives Ergebnis für mich. Ich hätte im Fall, wenn Paki das jetzt nicht, wenn Paki nicht da gewesen wäre, ein positives Ergebnis gehabt, das finde ich gut. Mhm. Das heißt, das zeigt für mich, dass die Diskussion Amt und Mandat durchaus gut geführt wurde. Dass es für viele kein Grund mehr war, mich nicht zu wählen. Mhm. Für einige war das wohl noch der Grund. Und andere, ich habe sie auf der Bühne aufgezählt. Ja, ich finde es schade. Ich hätte Pläne gehabt, die ich umsetzen wollte. Mal gucken, ich werde die dem Vorstand vorlegen, werde sagen, so hätte ich es gemacht und wenn ihr wollt, könnt ihr was davon übernehmen und wenn nicht, dann nicht. Ja, ich stelle dir mal die ganz ketzerische Frage, du hättest das ja sowieso neben dem Job gemacht, könntest du nicht die Ideen trotzdem umsetzen als Basispirat, der hauptamt beruflich vielleicht was mit Politik macht? Nee, der Vorstand muss ja trotzdem die Entscheidungen treffen. Mhm. Es geht um Organisationen von entsprechenden ja, Conventions, in welcher Form auch immer, Barcamp oder irgendeine bezahlter Vorstand, Con oder nennen sie, wie du willst, um einfach mal grundsätzliche Fragen zu klären. Ich hätte das delegiert und deswegen kann ich es nicht machen vom Landtag aus, weil ich es nicht selber gemacht hätte, sondern ich hätte es tatsächlich delegiert. Das ist jetzt Aufgabe des Vorstands, diese Aufgaben zu delegieren, diese Diskussionen zu führen und im Grunde genommen all diese Baustellen, die jetzt offen sind, einfach auch zu bearbeiten. Gut, was denkst du denn wäre die vorrangigste Aufgabe jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn dich der Vorstand morgen komplett gefunden hat? Also ich sehe, dass wir diskutieren müssen, die Grundsatzdiskussion bezahlter Vorstand, bezahlte Mitarbeiter. Mhm. Und wenn wir da drüber diskutiert haben, ein entsprechendes Meinungsbild irgendwo gefunden haben innerhalb der aktiven Piraten, dass wir dann hingehen und sagen, wo wollen wir überhaupt hin? Also es geht natürlich vor allen Dingen um bezahlte Vorstände. Und die Vorstände, die sagen, ich mache die Aufgaben bezahlt, die sonst ein Externer machen würde. Und ansonsten sehe ich die Baustellen, Pressearbeit entsprechend zu besetzen, die Buchhaltung zu besetzen, die Mitgliederverwaltung. Da gibt es ja schon die Claudia, die entsprechend einzubinden, ihr ein klares Aufgabenfeld zu geben. Ja, und das muss halt entsprechend jetzt eingestielt werden. Mit besetzen meinst du jetzt nicht die aktuellen Personen, die diese Aufgaben momentan ehrenamtlich machen, sondern diese Position bezahlt besetzen, mit wem auch immer? Mit wem auch immer, genau. Es können durchaus auch diejenigen sein, die es jetzt schon sind. Genau, da wollte ich auch hinaus. Ich mache meine Arbeit jetzt schon, nicht falsch verstehen, es geht mir tatsächlich auch vielleicht, reicht ja auch ein kleines, ja wie soll ich sagen, so ein kleines Dankeschön, nenne ich es mal vorsichtig. Ne? Wenn ich jemandem, der ehrenamtlich tätig ist, einfach sage, pass auf, du kriegst jetzt eine Aufwandsentschädigung von 400 Euro im Monat, dann hat er eine ganz andere Motivation, wenn es mal auf der Kippe steht, wenn er mal müde ist, wenn die Frau mit gemeckert hat, tatsächlich an so einer Arbeit ranzugehen und tatsächlich was, vielleicht nochmal die Schippe extra draufzulegen, die es in dem Moment braucht. Und da würde ich gerne hinkommen. Wobei, wie gesagt, bei den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, Verwaltung, Buchhaltung, Presse, sehe ich tatsächlich, dass wir jemanden so in die Verantwortung nehmen sollten, darüber, dass wir ihn einstellen, dass wir bezahlte Mitarbeiter haben, dass wir am Ende auch sagen können, okay, du hast eine feste Aufgabe, bitte erledige sie auch. Das ist bei Ehrenamtlichen halt schwierig möglich, wenn die irgendwann sagen, boah, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann haben sie keine Lust mehr. Ja, du kannst dich halt nicht wirklich drauf verlassen, weil es halt nicht diese Bindung gibt. Genau, es fehlt einfach der Anreiz zu sagen, das ist jetzt einfach deine Aufgabe, bitte erledige sie. Okay. Was sagst du mit Blick auf den 22.09., was jetzt angepackt werden müsste? Was ist nochmal am 22.09.? Nein, natürlich, was angepackt werden müsste, meiner Meinung nach ganz klar, wir müssen diese Verwaltungsfu wegkriegen, dass wir uns da am besten gar nicht mehr drüber unterhalten müssen. Und wir müssen dahin kommen, dass wir, und da setze ich große Hoffnung, dass der Vorstand das auch schafft, dass wir Mitarbeiter haben, die diese Aufgaben einfach übernehmen, sodass man da nicht mehr drüber spricht. Und dass wir im Weiteren die Mitglieder motivieren, wieder sich in die Politik oder an der Politik zu versuchen. Es wird jetzt schönes Wetter, man kann Infostände machen. Infostände machen total Spaß. Demos, freie Aktionen, ich weiß nicht was. Einfach die Mitmachpartei wieder zu sein und sich einfach auf den Hosenboden zu setzen und sich nicht von diesen schlechten Umfrageergebnissen im Moment kleinkriegen zu lassen. Das halte ich für ganz wichtig, weil die Schwankungen, also diese komische alternative Partei da, die ist halt keine Alternative. Und wenn wir den Leuten sagen, wir sind die Alternative, das würde ich für sehr wichtig halten. Und auf der anderen Seite natürlich, diese 5%, die sind ja schaffbar. Das müssen wir ja realistisch sagen. Aber wir müssen uns auf den Hosenboden setzen dafür. Und das wieder hinzukriegen, da zu motivieren, da keine Gates zu produzieren, sondern wirklich einfach im Hintergrund zu werkeln, damit die Basis quasi die Freiheit hat, das zu machen, was ihr Spaß macht, was den Leuten Spaß macht, weil sie es eben auch ehrenamtlich machen. Das ist, halte ich, für die wichtigste Aufgabe. Gut, da du ja noch nebenberuflich was mit Politik machst, was kann denn von euch, weiß nicht, ob ihr da schon darüber gesprochen habt, von der Fraktion jetzt in den Wahlkampf kommen? Also wir können Präsenz zeigen. Wir machen schon eine Menge Bundespolitik und Europapolitik im Landtag, wo wir versuchen, über Bundesratsinitiativen oder über den entsprechenden Europaausschuss, den wir im Landtag haben, uns einfach auch da zu positionieren und zu sagen, wir Piraten wollen eigentlich mehr als nur im Landtag sitzen. Was wir machen können, ist, wir können den Wahlkampf unterstützen durch unsere Erfahrungen, die wir jetzt auch gemacht haben, auch was das öffentliche Sprechen über Politik und politische Ziele der Piraten angeht. Ansonsten ist es immer so, dass wir nur so weit unterstützend tätig sein können, wie das auch A, die Kandidaten und B, dann auch der Landesverband, der Landesvorstand zulässt. Da müssen wir einfach sehen, wenn jemand auf uns zukommt, dann werden wir vielleicht mehr machen können. Wenn keiner auf uns zukommt, dann wird jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten eben durch Präsenz bei sich im Heimatkreis, vielleicht in Düsseldorf, auch noch zusätzlich einfach zur Verfügung stehen. Du sagtest gerade, wenn jemand auf euch zukommt. Ich sag mal, eine Wahl ist nicht irgendwann plötzlich wie Weihnachten, sondern da steht schon fest, ist noch niemand auf euch zugekommen. Ich frage das jetzt wirklich mal so offen raus, weil das hört sich für mich so an. Ich weiß von nichts. Ich weiß nicht, ob die Listenkandidaten für die Bundestagswahl gefragt haben. Gut, ich kann sagen, weil mit der bin ich verheiratet, die macht auf jeden Fall schon was mit Wohnungen und mit dem Dose für Arbeitspolitik und so weiter. Bei den anderen weiß ich halt nicht, deswegen frage ich. Nein, ich meine jetzt nicht die einzelne Zusammenarbeit, die gibt es, bevor das unterschlagen wird. Es gibt die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Kandidaten, die sagen, ich lasse mich entsprechend fachlich beraten, die auch da sind. Aber ich habe noch nicht mitbekommen, dass es zum Beispiel so eine Art, wie soll ich das nennen, Führung durch den Landtag gegeben hat, um einfach mal mitzubekommen, wie funktioniert überhaupt so ein Parlament. Weiß ich habe es nicht mitbekommen. Ich würde es nicht beschwören, dass ich es eventuell einfach verpasst habe, aber von meiner Wahrnehmung gab es das bis jetzt nicht. Müssten denn die Kandidaten kommen und darum fragen oder könnt ihr das nicht einfach anbieten, wenn ihr sagt, wir machen das mal? Ja, ich biete das ja hiermit an. Also ihr habt es gehört. Ja, es ist halt schwierig, wir sind ja nicht aus der Welt gefallen, wir sind ja alle noch erreichbar und immer noch unter der gleichen Handynummer, gleichen E-Mail-Adresse wie seinerzeit. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie mit dem 13. Mai im letzten Jahr plötzlich so aus der Welt gefallen sind und einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Deswegen, es ist ja immer, wir sind ja eine Partei, die auch viel von dieser Eigeninitiative lebt. Man möchte natürlich auch gerne mal gefragt werden und es ist jetzt nicht so, als wenn es im Landtag langweilig wäre und wir nur darauf warten, dass Leute kommen. Da sollte durchaus schon mal die Eigeninitiative der entsprechenden Kandidaten dann da sein, wenn sie sich dafür interessieren. Gut, dann lassen wir das so stehen, sage ich mal. Ist jetzt auch schon wieder 10 Minuten auf der Uhr fast. Soll fürs kleine Statement reichen. Michel, kandidierst du noch für irgendeinen anderen Posten? Nein. Gut, dann stellen wir noch die andere Frage. Wirst du nächstes Jahr wieder kandidieren? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Ja, aber fragen muss ich ja trotzdem, oder? Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, investigativer Journalismus, ne? Komm hier, kannst du es ausschließen zu kandidieren? Das fragen wir mal so rum, ne? Nein, ich werde nichts ausschließen und nichts, ich weiß das Zitat nicht mehr. Ich werde nichts bestätigen und nichts ausschließen. Ja, ihr habt's gehört, er wird also nächstes Mal wieder kandidieren, weil er es nicht ausschließt. Politiker sprech. So, alles klar, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte, bitte, danke dir. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix. Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.